Ich seh mich um, mir laufen Tränen in die Augen. Ich weiß nicht warum. Ließen sie dich allein, ließen sie dich allein, um an die Macht zu kommen. Erzählten sie euch Lügen, doch jetzt haben wir genug. Wir werden uns nicht fügen, denn wir marschieren voran, voran, auch wenn uns keiner mag. Wir marschieren voran und sitzen dann im Bundestag. Wir gehen vorwärts und nicht zurück. Die Fahne in der Hand, die bringt uns Glück im gleichen Schritt. Das ist doch klar, Kameraden, bald sind wir da. Sie ließen Deutschland liegen im Schutt dieser Zeit. Doch wir sind noch da und für Deutschlands Kampf bereit. Deutschlands Kampf bereit. Wir lassen uns nicht mehr belügen. Sie haben es lang genug getan. Jetzt haben sie nichts mehr zu lachen und unser Volk wird erwachen. Denn wir marschieren voran, voran, auch wenn uns keiner mag. Wir marschieren voran und sitzen dann im Bundestag. Wir gehen vorwärts und nicht zurück. Die Fahne in der Hand, die bringt uns Glück im gleichen Schritt. Das ist doch klar, Kameraden, bald sind wir